Kundgabe 6649. Empfangen durch Bertha Dodde am 20.09.1956. Stundenchristentum. Der Weg zum Herzen Gottes. Den Weg zu meinem Herzen finden nur wenige Menschen. Und es sind auch nur wenige bereit, ihn zu gehen, wenngleich sie von sich behaupten, christlich gläubig zu sein. Wenngleich sie auch nach außen hin zu denen gehören, die sich kirchlichen Organisationen angeschlossen haben und darum religiös genannt werden. Alle diese haben wohl den Weg eingeschlagen, sind aber stehen geblieben, bevor sie bis zu meinem Herzen gekommen sind. Ihr Menschen werdet dies verstehen, wenn ihr euch euer Erdenleben näher betrachtet, das in den Vordergrund das Weltliche stellt, das körperliche Wohlergehen, und wenn ihr euch ernstlich Rechenschaft gebt, wie wenig Zeit ihr aufwendet, meiner zu gedenken und eures eigentlichen Lebenszweckes. Und zumeist nur schenket ihr mir die Zeit, die traditionsmäßig bestimmt ist. Ein kurzes Morgen-, Mittag- und Abendgebet oder die Stunde des offiziellen Gottesdienstes. Aber selten nur suchen eure Gedanken mich in völlig freiem Willen. Selten nur haltet ihr aus eigenem Antrieb Zwiesprache mit mir. Selten nur ist in euch das Verlangen, mit mir in innigen Verkehr zu treten. Immer wird euer Denken ausgefüllt sein mit irdischen Sorgen, irdischen Plänen und irdischen Freuden. Ich bin nicht der Hauptinhalt eurer Gedanken, selbst wenn ihr glaubet an mich als euren Schöpfer und Erhalter. Aber ihr seht noch lange nicht in mir den Vater, zu dem es euch in Liebe drängt. Und also nehmet ihr auch selten nur den Weg zu meinem Herzen, dass ihr wie Kinder zum Vater sprechet, dass ihr ihn bei euch sein lasset in jeder Lebenslage, dass ihr gleichsam euer Leben lebet in inniger Gemeinschaft mit mir. Dann würdet ihr Menschen auch weit öfter von mir reden. Eure Gespräche würden sich in anderen Bahnen bewegen, als es der Fall ist. Denn im täglichen Leben wird kaum meiner Erwähnung getan. Und die es tun, die werden nur geringschätzend belächelt. Sie werden nicht für voll genommen. So steht es in Wirklichkeit mit euch Menschen. Ich selbst kann selten nur euch gegenwärtig sein, weil ihr meiner nicht gedenket und noch viel weniger in meinem Namen euch versammelt. Nur selten wird mir eine Stunde geopfert aus wirklich innerem Bedürfnis. Und darum sage ich, wenige Menschen nur gehen den Weg zu meinem Herzen. Wenige nur lassen mich ständig ihr Begleiter sein auf dieser Erde. Und ihr Stundenchristentum kann den Menschen keinen geistigen Fortschritt eintragen. Denn es ist so lange keine freiwillige Bindung mit mir, wie sie in traditionellem Besuch des Gottesdienstes und Gebräuchen besteht. Erst die lebendige Verbindung, der innere Drang, im freien Willen wird euch Menschen zur Vollendung verhelfen und das Verlangen, mein Wort zu hören und der Seele Nahrung zu bieten, wird als Verlangen nach mir gewertet und erfüllt werden. Und darüber soll sich der Mensch selbst Rechenschaft ablegen, wie seine innersten Regungen mir gegenüber sind und wie weit er nur den traditionellen Anforderungen nachkommt, die ihm anerzogen wurden, und ob er sie auch nur traditionsmäßig erfüllt. Ich sehe in die Herzen, und mich kann niemand täuschen, aber ich verlange auch nach allen diesen Herzen, und ich bin nicht zufrieden, an zweiter oder dritter Stelle eingereiht zu werden. Und solange noch die Welt und ihre Anforderungen an erster Stelle stehen, gehöret ihr zu den toten Christen, denn das lebendige Christentum äußert sich anders. Es ist ein unentwegtes Wirken in Liebe, also ein Wirken mit mir. Und wem ich gegenwärtig sein kann durch die Liebe, der gedenket auch meiner zu jeder Zeit. Er stellt mich allem Irdischen voran, und er wird nichts beginnen, ohne sich mit mir zuvor innig verbunden zu haben. Derer aber gibt es nur wenige, und doch glauben viele Menschen, recht zu leben, weil sie den kirchlichen Anforderungen nachkommen. Und alle diese werden auch nicht standhalten, wenn es um die letzte Entscheidung geht, denn ihnen wird es an Kraft mangeln, die sie von mir selbst empfangen müssen und dazu auch die innige Bindung mit mir vonnöten ist. Lasset euch darauf hinweisen, dass die Zeit kommen wird, da von euch die Entscheidung gefordert wird und ihr dann in arge Nöte kommen werdet, so ihr nicht den lebendigen Glauben besitzet, der aber bedingt, dass ihr den Weg zu meinem Herzen findet und gehen müsset. Denn nur ich allein kann euch mit Kraft versehen, doch ich muss euch gegenwärtig sein können, weshalb ihr euch innig mir verbinden müsset. Amen.